WDR 5. Neugier genügt. Mein Name ist Hilal, ich bin 42 Jahre alt und ich bin das älteste überlebende Kind und das dritte, wenn man alle Kinder mitzählt, das wären 9, leben tun heute noch 7. Ich war halt immer so die zweite Mutter, streng, naja, teilweise auch Vertraute. Also für meinen jüngsten Bruder war ich Mutter, ganz eindeutig. Und ich glaube auch lange Zeit für meine jüngste Schwester. Und für die anderen war ich Konkurrentin, Messlatte, Geißel, alles Mögliche. Ich bin die Hülya, ich bin die Zweitälteste. Also meine ältere Schwester und ich, wir waren so eine Gruppe. Und in dieser Gruppe war sie die Schlaue und ich war die Dumme. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Image, die Schöne zu sein und sie war dann eher die weniger von der Gesellschaft als hübsch titulierte. Und dadurch war man automatisch in Konkurrenz. Ich wollte nicht dumm sein, aber ich war natürlich nicht so schlau wie meine Schwester. Sie hatte das bessere Zeugnis. Sie lieben und sie hassen sich, verpetzen und beschützen sich, liebkosen und verprügeln sich. Die Beziehung zwischen Geschwistern ist eine ganz besondere. Sie dauert länger als jede Freundschaft und sie prägt das ganze Leben. Wie alle Geschwister sind auch die 7 Kinder der Familie Berg mal die dicksten Verbündeten, dann wieder heftige Rivalen. Also ich bin die Deren, ich bin 34 Jahre alt und ich bin die Nummer 6, also das 6. Mädchen, somit auch das Letzte. Nach mir kam ja nur noch der Junge. Also ich denke, das, was ich heute bin, was ich heute erreicht habe, habe ich auf jeden Fall den beiden zu verdanken. Klar, meinen Eltern natürlich auch, die haben sich halt nicht dagegen gestellt, die waren natürlich jetzt auch nicht so aktiv dafür, aber Hülya und Hilal haben auf jeden Fall den Weg geebnet, den ich gegangen bin. Und dafür bin ich den beiden dankbar, auf jeden Fall. Deren hatte ein klares Ziel. Sie wollte schnell Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen, dazu einen sicheren Arbeitsplatz, der nicht langweilig ist. Darum hat sie sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden. Die heute 42-jährige Hilal hat Jura studiert und arbeitet im Staatsdienst. Sie machte den Anfang und als erste in der Familie das Abitur. Hülya, die Zweitälteste, ist Lehrerin geworden und inzwischen Konrektorin an einer Kölner Grundschule. Also ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass jetzt bei uns in der Familie 3 verbeamtet sind. Dieses Pflichtbewusstsein, dieses Pflichtgefühl ist schon ganz, ganz stark verankert bei uns. Und das ist bestimmt darauf zurückzuführen, dass wir halt wirklich sehr früh in die Verantwortung gezogen sind. Hilal ist definitiv die Gebildete, ne? Diejenige, die den Weg geebnet hat, diejenige, die auch mich vor allem miterzogen hat, ist so immer diejenige gewesen, halt, die den Weg auch vorgegeben hat, ne? Die uns alle unterstützt hat und gesagt hat, da und da müsst ihr hin, Abitur ist das Minimum und dann weiter solltet ihr auf jeden Fall noch gehen, ne? Und Hilal war schon relativ früh bewusst, dass über die Bildung halt der Weg in die Freiheit oder zumindest in die Selbstständigkeit führt. Ich bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen, weil zu Hause war es einfach Pflicht und Strenge und Enge und Schule war Freiheit, Schule war Zuneigung, war Wahrnehmung, war Wissen, Schule war toll. Ich war glücklich, war einfach total glücklich, dass ich mit ganz anderen Kindern, das war ja für mich so alles, was so deutsch war, war eine Verheißung von Freiheit, von Luxus teilweise, das war für mich das erfahrbare Paradies. Dabei waren die Startbedingungen für die 7 Kinder von Bayram und Chevahir Berg alles andere als optimal. Es ist die klassische Migrantengeschichte. Die Eltern, kurdische Aleviten aus dem Osten der Türkei, sehen in der Auswanderung die einzige Chance auf ein besseres Leben. 1972 kommt der Vater mit einem der letzten Konvois als Gastarbeiter nach Deutschland. Er landet in Neumünster und findet Arbeit in einer Stahlgießerei. Ein Jahr später folgt die Mutter mit den beiden jüngsten Töchtern. Der älteste Sohn und Hilal, die älteste Tochter, bleiben in der Türkei bei den Großeltern. Das muss nicht so gut gelaufen sein, als wir wieder mit der Familie vereint waren. Das war dann 1975, ich war dann fast 5. Mein Bruder war 2 Jahre älter. Da beschrieb meine Mutter, dass wir völlig abgemagert waren. Und ich kann mich an Geschichten erinnern, die meine Mutter erzählt hat, als die beiden Kinder dann nach Deutschland kamen, dass sie sich Brot genommen haben und hinter der Tür dann das Brot gegessen haben. Also so ganz heimlich. Also das waren, glaube ich, keine schöne Zeit für beide nicht. Die lange Trennung hat die Kinder von den Eltern entfremdet. Hilal hat bis heute das Gefühl, von den Eltern nicht akzeptiert zu werden. Keinen Platz in der Familie zu haben und eine Außenseiterin zu sein. Und ich habe dann auch immer gedacht, das liegt an mir. Und ich habe dann einfach auch gedacht, da muss ich halt noch mehr machen. Und ich denke, deswegen ist dieser Leistungsaspekt in meinem Leben einfach so stark ausgeprägt. Ich war ja schon immer ein Arbeitstier und ich habe mir eingebildet, wenn ich das mache, unbewusst wahrscheinlich, dass irgendwann die Liebe meiner Eltern doch vielleicht auch zu mir kommen würde. Es war furchtbar. Ich habe wirklich immer gegen das Versagen, gegen das Versinken im Nichts angelernt, angekämpft, angestrampelt. Ich fühlte mich schon behütet oder angenommen, geliebt. Auf der einen Seite hatte ich also die Gunst der Eltern. Meine Schwester konnte machen, was sie wollte, die Hilal. Meine Eltern fanden mich trotzdem toll, so. Es ist irgendwie so, dass die Kinder, die sich anstrengen, die Liebe der Eltern zu bekommen, dass denen das eigentlich auch schwer gemacht wird, die Liebe zu erhalten. Die Eltern sind damals vor allem eins, überfordert mit ihrer großen Kinderschar. Beim ersten Kind ist Mutter Chiva hier gerade mal 16 Jahre alt. Die Tochter stirbt jedoch ein paar Monate nach der Geburt am plötzlichen Kindstod. Es folgen jeweils im Abstand von 2 Jahren Sohn Juma und die Töchter Hilal, Hülya und Janan. Als Kind Nummer 6 und Nummer 7 zur Welt kommen, ist die Mutter 26. Denise und Derya sind 2-eiige Zwillinge und wieder 2 Mädchen. 2 Jahre nach der Geburt der Zwillinge starb dann mein ältester Bruder in einem Verkehrsunfall. Und kurze Zeit danach kam meine jüngste Schwester auf die Welt, was für meine Eltern Quell absoluter Freude war, was für mich damals sehr erstaunlich war, weil mein Vater wollte immer Söhne haben und ich konnte irgendwie nicht begreifen als Tochter, die schon immer den Makel der Minderwertigkeit hatte, dass ich meinen Vater so über ein Mädchen freuen konnte. Und 6 Jahre später hatten meine Eltern, glaube ich, schon mit der Familienplanung abgeschlossen, kam doch sehr überraschend dann noch ein Stammeshalter, mein Bruder, der allerdings mit dieser Rolle doch etwas überfordert war. Ja, so sieht eigentlich unsere Familie heute noch aus. Bis zur Geburt von Nesthäkchen Jelosch, dem einzigen Jungen unter 6 Mädchen, ist Derin die Kleine in der Familie und mit ihren blauen Augen und den blonden Locken eine wahre Prinzessin, der jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird. Dann kam auf einmal er und dann war ich nichts mehr wert und dann wurde er verwöhnt. Also ich mochte ihn dann nicht mehr so gerne. Also der war immer eher so mein Feindbild. Klar, dadurch, dass er mich vom Thron geschmissen hat, mochte ich ihn ja sowieso schon nicht so gerne. Und dann ja, war das in Konkurrenz. Es war einfach immer eher so ein bisschen Neid, ne, dass er bekam, was ich nicht kriegen konnte. Dass er immer nur aufgrund seines Geschlechts schon immer was Besseres war. Ne? Ich fand das nicht so toll, dass er immer so übelst bevorzugt wurde. Er hat eigentlich von früh so eine Außenseiterrolle bekommen. Der bevorzugte Junge, der zum Beispiel diese Schokoladengeschichte, eine Tafel Schokolade hat 6 Riegel. Wir waren 6 Mädchen und bevor Jelosch da war, hat jeder einen Riegel bekommen und das ging auf. Und als Jelosch dann da war, bekam jedes Mädchen eben einen Riegel und Jelosch bekam dann eine eigene Tafel. Für die Eltern ist Jelosch die Reinkarnation des verlorenen Sohnes und wird dementsprechend verwöhnt. Er bekommt Geschenke, wenn die Schwestern Geburtstag haben und die begehrten Frühstücksflocken, die die Mädchen nicht anrühren dürfen. Anders als der vergötterte Sohn haben die Töchter jede Menge Pflichten. Sie müssen täglich im Haushalt mit anpacken und die Eltern im Alltag entlasten. Wenn die gesagt haben, jetzt spülst du das, dann musstest du das natürlich auch machen. Ne? Wir hatten ja immer eine Menge Spülzeug bei 9 Leuten zu Hause. Ja, und dann abtrocknen, also überhaupt Hausarbeit, ne? Das wurde ja immer delegiert. Als wir dann ausgezogen sind von zu Hause, haben unsere Eltern sich eine Spülmaschine besorgt. Ich finde, das ist schon eine große Aussage. Vorher waren wir eben die Arbeitskräfte und als wir dann verschwanden, kam die Spülmaschine ins Haus. Wie ich finde, sehr spät. Was mich echt total genervt hat, schon als kleines Kind, sobald ich lesen und schreiben konnte, natürlich die ganzen Amtsgänge für meine Eltern zu machen. Meine Eltern sprachen nicht gut Deutsch, lesen und schreiben konnten sie noch weniger. Also ich habe mich oft für meine Eltern auch geschämt, weil die das alles nicht konnten und weil ich dann selbst auch teilweise total überfordert war und wenn was schief ging, war ich es ja schuld oder Das waren halt die Leute schuld, die das nicht erklärt hatten. Und das war für mich eine schwierige Erfahrung. Und was ich ganz schlimm finde jetzt im Nachhinein ist, dass man auch zur Bank zum Beispiel mitgehen musste, um Kredite auszufechten und selbst in der Grundschule eigentlich ist, aber diese Erwachsenenwelt eben betreten musste im Interesse der Eltern. Hilal hat das sehr viel gemacht, das weiß ich. Ich habe das ganz, ganz selten gemacht, aber ich habe es auch gehasst. Zum einen durfte ich ja gar nicht mehr Kind sein, obwohl ich wirklich Kind war. Das war schon schwer genug. Und dann musste ich wirklich viele Dinge machen, die meine Eltern auch nicht mehr schafften. Das war ja nicht so, dass es einfach reine Willkür war, sondern sie hätten es einfach sonst gar nicht bewältigen können. Und das in einem sehr frühen Alter. Also das heißt, so eine richtige Kindheit in dem Sinne, dass ich mich wie ein Kind fühle oder gefühlt habe, dieses Gefühl, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also es war eigentlich eher so, dass Hilal und ich so mit die Verantwortung für die Kinder hatten, für die anderen, die jüngeren Geschwister. Als der Jüngste zur Welt kommt, ist Hülya schon 12 und Hilal 14 Jahre alt. Aber auch vorher schon müssen die beiden regelmäßig Ersatzeltern spielen. Sie passen auf die Kleinen auf, helfen bei den Hausaufgaben, wechseln Windeln und machen das Fläschchen. Auf der einen Seite bedeutet die große Verantwortung, die sie tragen, für die Mädchen eine Last, auf der anderen Seite beschert sie ihnen aber auch eine gewisse Machtposition. Hilal habe ich ja immer vergöttert, das war ja die Älteste, bei der habe ich auch immer geschlafen, mich immer in ihr Bett geschmuggelt und sowas. Ne? Die war schon sehr liebevoll als Mutter und sehr fürsorglich und alles. Und Hülya war eine Mutter, die war eher so wie mein Papa. Die hat dann eher so, war so die Exekutive, aber ohne Gehirn. Die hat dann halt immer diese, die Hilal hat wohl zu Hülya immer gesagt, so jetzt schlag die mal. Und die Hülya ist einfach raus und hat dann geschlagen, ohne groß irgendwie danach zu fragen, warum oder so. Ja, und die haben wir auf jeden Fall früher tierisch gehasst, weil das halt schmerzhaft war, ne, klar. Also ich hatte jetzt keinen Grund, deren zu schlagen oder so, aber ich wurde quasi angewiesen. Ich war die ausführende Kraft eine Zeit lang, so richtig. Und ich glaube, das haben wir uns unseren Eltern abgeguckt. Hilal hat die Rolle der Mutter übernommen. Sie war halt so die Kluge, die Denkerin und Papa, den haben wir auch alle gefürchtet. Er war die ausführende Kraft, also er war der Disziplinator, der dann auch Schläge erteilt hat. Oh, das war schon schwierig. Ja, wie fängt man da an? Also alle, die einen Migrationshintergrund haben und auch einen türkischen Vater haben, die wissen schon ganz genau, wovon ich rede, weil das echt immer, weiß ich, wenn wir Besuch hatten, gerade auch Türken, dann musstest du ja als Tochter bedienen. Ne? Dann wird dann halt Tee gemacht und sonst irgendwas, dann wird da von vorne bis hinten, wird diese Person oder werden die Gäste bedient. Das ist dann eine gute Tochter, wenn die sowas macht, ne? Ja, und wenn du keinen Bock hattest oder so, dagegen irgendwie auch sich auflehnen wolltest, dann ja, dann hast du es auch zu spüren bekommen. Sowas, ist das ein banales Beispiel? Ich habe es wahrscheinlich auch alles verdrängt, ich weiß es nicht mehr. Also genau, aber es war schon klar, ne? Er hat das Sagen und wenn du da nicht folgst, dann kriegst du es auch zu spüren. Vor allem Hilal geht keiner Auseinandersetzung mit dem Vater aus dem Weg und lieber mit dem Kopf durch die Wand, als klein beizugeben. Sie kämpft für große und kleine Freiheiten, will am Wandertag der Schule teilnehmen, auf Klassenfahrten dabei sein und wie ihre Freundinnen Basketball spielen. Verbotenes einfach heimlich zu tun und dadurch Ärger zu vermeiden wie Hülya, kommt für Hilal nicht in Frage. Sie versucht sich durchzusetzen, auch wenn sie oft den Kürzeren zieht. Mein Vater hat 2 Jahre mit mir gar nicht gesprochen, weil für ihn war ich, ja, das war jedenfalls nicht so, wie er sich das vorstellte. Ich weiß nicht, was ihm so durch den Kopf ging. Es ging auch gar nicht mehr so um mich und um ihn, sondern wie er quasi in seinem Bekanntenkreis dastand. Es war oft, lange, lange Zeit wichtiger als das Verhältnis, was wir miteinander hatten. Auch so generell zu seinen Kindern. Er konnte ja auch nicht anders. Mein Gott, der hatte auch den Druck von überall. Der hatte eine ganz andere Kultur und Gesellschaft miterlebt, als wir die erlebt haben. Ist schon nicht so einfach für jemanden, der alles hinter sich lässt und hier hinkommt. Und die Töchter dann auf einmal alle Flügge werden, ne? Das ist schon, glaube ich, ganz schön schwierig. Und auch zu erkennen, man kann da einfach nicht mehr mitreden. Ne? Und das machte ihm, glaube ich, Angst, dass wir in einer Welt leben, die ihm eigentlich völlig fremd ist. Und auch, dass er seine Töchter in eine Welt verliert, wo er überhaupt keine Macht mehr hat. Für den Vater, der als Gastarbeiter in einem Land lebt, dessen Sprache er nicht beherrscht, ist die Autorität in der Familie wie eine letzte Bastion, die er auf keinen Fall aufgeben will. Widerspruch wird nicht geduldet. Nur wenn es um schulische Belange geht, lässt er mit sich reden. Zu gerne wäre er selber als Junge in die Schule gegangen, aber seine Eltern weigerten sich, das Schulgeld zu bezahlen. Auch die Mutter hat nie eine Schule besucht. Denn ihre Eltern waren der festen Überzeugung, Mädchen brauchen das nicht. Das heißt, für meine Eltern, die sich dann auch das Lesen und Schreiben mehr oder weniger, also meine Mutter jedenfalls, selbst beigebracht hatten, war klar, dass Schule, weil sie es selbst nicht haben durften, einfach wichtig ist. Und sie wussten auch beide instinktiv, dass das der Schlüssel zum Aufstieg ist. Und es war ihnen unheimlich wichtig, auch wenn sie wollten, dass wir heiraten, am liebsten natürlich auch Cousins und so weiter, dass wir Schule machen, Abitur machen, möglichst auch studieren. Und meine Mutter, die ja immer in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von meinem Vater gelebt hat, war es unheimlich wichtig, dass wir finanziell unabhängig sind. Das hat mich echt geprägt, muss ich sagen. Für mich war klar, dass Schulbildung, berufliche Perspektive Freiheit ist. Das war einfach Freiheit. Unterstützt von ihrer Grundschullehrerin wechselt Hilal auf die Realschule und später auf ein Gymnasium. Schon mit 14 verdient sie ihr erstes eigenes Geld mit Babysitten, um Bücher, Ausflüge und Klassenfahrten zu finanzieren. Sie bügelt und erledigt Einkäufe für die Nachbarn, verkauft Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und putzt in den Sommerferien in einer Kabelfabrik morgens um 5:30 Kantinenräume und Toiletten. Dadurch, dass meine ältere Schwester, die Hilal, immer so den Bildungsweg vor sich hatte und immer ganz gut war in der Schule, ist sie den Weg immer vorgegangen. Also ich hatte immer jemanden, der den Schritt vormachte. Und das erleichterte mir eigentlich dieses Nachgehen sehr. Dadurch, dass schon Brücken da waren, konnte ich eigentlich ungehindert auch diese Brücken nehmen. Also das ist eben auf der einen Seite Rivalität, aber auf der anderen Seite Schulter an Schulter diesen Weg gehen. Mittlerweile ist Hülya selbst Mutter und versucht die Fehler, die sie an ihren Eltern entdeckt hat, in der Erziehung der eigenen Kinder zu vermeiden. Ihre beiden Töchter sind 11 und 6 Jahre alt. Auf die jüngere Schwester aufpassen muss die Älteste aber nur ganz selten. Hülya möchte sie nicht mit der Verantwortung belasten. Auch Hilal hat einen Sohn und lebt in Berlin. Weit entfernt vom Rest der Familie. Hülya, deren, die Eltern und die anderen Geschwister sind allesamt in Köln geblieben. Umso enger wir früher aufeinander gehockt haben, desto weniger sehen wir uns jetzt. Es ist schon ganz unterschiedlich geworden. Ich habe auch nicht mehr mit allen so viel Kontakt. Es gibt halt so ein paar Geschwister, die, vielleicht ist es auch so ein Phänomen, weil man so viele hat, dass man sich ja noch aussuchen kann, mit wem und wem nicht. Mit manchen läuft es halt besser, mit anderen nicht so. Und deswegen sucht man sich das dann halt auch aus. Also ich finde jetzt so, im Erwachsenenalter haben wir nicht mehr so viel miteinander zu tun. Blut ist dicker als Wasser, heißt eine Redewendung und meint die besondere Verbundenheit in der Familie. Geschwister kann man sich zwar nicht aussuchen, aber man kommt auch nicht von ihnen los. Sie sind sich ihr Leben lang vertraut und durch ein ganz eigenes Kraftfeld miteinander verbunden. Der gegenseitige Einfluss ist groß, allein schon, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen. Sie bilden die erste soziale Gruppe, in die der Mensch sich einfügen muss und in der er lernt, mit Nähe und Distanz, Streit, Versöhnung und Enttäuschung umzugehen. Große Dinge alleine erreichen, das kannst du nicht. Du kannst es nur mit vielen Schultern meistern. Das ist schon eine Sache, die ich gelernt habe. Und Vertrauen, dass man Menschen um sich herum haben muss, denen man vertrauen kann. Es war schön, die Geschwister zu haben. Klar, man hat sich nicht immer gut verstanden, aber man hatte jemanden, mit dem man viel, viel teilte. Und bis heute ist das noch so, dass wir uns wirklich kringelig lachen über Dinge, wo andere Menschen nichts mit anfangen können, aber die einfach so in unserer Geschichte liegen. Und da gibt es sehr viel Verbundenheit und sehr viel Liebe auch. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.